Осторожно. Vorsicht! Светофор. Die Ampel! Не переходите при красном свете. Nicht bei Rot über die Straße. Здесь оживленное движение. Hier ist reger Verkehr.